Undo 60Z. Ich würde mal sagen, dann musst du mal weniger Drogen konsumieren, ne? We'll be right back. harmloser Kristallzucker. Der Anfang eines Meth-Albtraums. Meth-Albtraums. Albtraums. Diese Droge macht vor nichts halt. Ich hab da ein Geld. Das Zeug schnapp dich, wenn du nicht wieder, wenn du weißt, wie viel ihr gemacht hättest. Und dahinter versteckt sich die gefährlichste Droge der Welt. So beschreiben Experten Das klappt nicht. Schade.